Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt dramatische Lebensveränderungen. Gab es solche Veränderungen in eurem Leben schon dramatischer Art, also im positiven wie im negativen Sinne, dass ihr sagt, ab diesem Zeitpunkt war für mich definitiv alles anders? Wenn ihr mir von solchen Lebensveränderungen, dramatischen Lebensveränderungen in eurem Leben, aus eurem Leben erzählen wollt, meine Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer, erste Anruferin heute Nacht ist Birgit. Birgit ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo, bin ich schon dran? Du bist schon dran, genau, ja. Ja, also mein Leben hat sich fürchterlich verändert vor 6 Jahren. Und zwar also, da war ich 29. Mhm. Und war bis dahin ganz normal halt, hatte meinen Job und habe viel Urlaub gemacht und alles wunderbar. Und dann hatte ich so einen grippalen Infekt und da ging es mir 2 Wochen nicht so gut und ich dachte eigentlich, alles wieder überstanden. Und dann habe ich gemerkt halt, wie plötzlich dann meine Finger taub wurden, also eines Morgens. Und dann, war schon seltsam halt irgendwie und dann ging das plötzlich weiter über die Kopfhaut und dann bin ich halt zum Arzt und die hat Die Finger waren taub, auch die Hand im Ganzen das auch schon. Ging über die Fingerspitzen richtig, also konnte man richtig bald zugucken, also zugucken nicht, aber ich konnte es richtig spüren, also alles immer tauber wurde. Das war während des grippalen Infektes, ne? Nee, der war eigentlich schon weg. Der war schon abgeheilt. Ja, der war eigentlich schon abgeheilt. Also ich war dann arbeiten wieder ganz normal 2 Tage, aber habe gemerkt, irgendwie das allgemeine Finden war nicht so doll. Und du bist dann zum Arzt gegangen? Ich bin dann zum Arzt gegangen, genau, und die hat dann halt Reflexe überprüft und dann vermutet, dass es halt Multiple Sklerose ist, weil die Reflexe völlig aufgehoben waren. Ne? Mhm. Und ich bin dann ins Krankenhaus und da war es dann so, innerhalb von 2 Tagen konnte ich dann gar nichts mehr. Also da war auch sämtliches Körpergefühl weg gewesen und am ganzen Körper? Ja, alles weg. Also rundum weg. Und das Verrückte war, mein Glück eigentlich, ich konnte zwar alles noch bewegen, aber das war dann völlig unkontrolliert, also richtig ataktisch und war es denn MS? Nee, war es dann nicht. Also sie haben dann Guillain-Barré-Syndrom nennt sich das. Diagnostiziert, aber völlig atypisch, weil die Leute normal halt Lähmungen haben, die das bekommen und das kann halt bis zum Atemstillstand gehen, aber das hatte ich Gott sei Dank alles nicht. Hatte das denn einen Zusammenhang mit der Grippe? Ja, also den Hammer habe ich dann 6 Wochen später bekommen. Also es wurde dann im Krankenhaus gleich zu Beginn, weil das wohl manchmal auch passieren kann, HIV-Test gemacht. Der war noch negativ. Und dann 6 Wochen später haben sie nochmal einen gemacht und der ist dann positiv gewesen. Also daraufhin. Ja, und das Also HIV-positiv? Ja, das kam dann noch raus, ja. Das kam dazu dann auch noch? Ja, das kam dazu. Das hat aber mit diesen Symptomen gar nichts zu tun gehabt? Nee, also ursprünglich erstmal nicht, ne? Die Krankheit an sich ist Gott im Himmel, da kam ja ein Hammer zum anderen. Ja, es war ziemlich heftig, das stimmt. Also nochmal, ich habe jetzt gerade dazwischen gesprochen, das hat direkt keinen Zusammenhang gehabt, oder doch? Also von ärztlicher Seite schon, weil es kann passieren, dass, also wenn man irgendwie autoimmun vorbelastet ist, dass das dann passieren kann, dass man eben dieses Guillain-Barré-Syndrom entwickelt. Ne? So, das Ganze ist jetzt 6 Jahre her, das sagst ist du? 6 Jahre her, Wie geht es dir denn heute? Also heute muss ich sagen, rein von dem Körperempfinden ist es immer noch ziemlich mies, aber ich habe halt alles wieder gelernt, praktisch kann man sagen, außer Laufen. Also du sitzt im Rollstuhl? Ich sitze immer noch im Rollstuhl. Sind denn die Empfindlichkeiten wieder zurückgekehrt? Also fühlst du deine Fingerspitzen beispielsweise? Nee, nach wie vor nicht. Was ist denn noch alles am Körper taub? Also es ist eigentlich der ganze Körper taub, kann man sagen. Der ganze Körper ist taub. Also wenn ich so sitze, ich weiß nicht, das kann man ganz schlecht nachempfinden, aber es ist immer, als ob ich schwebe. Ne? Aber du sagtest gerade, du hast vieles wieder gelernt. Was hast du denn gelernt, wenn du doch im Rollstuhl... Ja, also ist so, ich kann zum Beispiel wieder schreiben, das konnte ich überhaupt nicht. Ja. Also es dauert zwar ewig lang, bis ich jetzt was geschrieben habe, aber das geht wieder. Und ja, so mich einfach auch wieder ein bisschen selber versorgen, ne, zu Hause, dass ich dann ja selber wieder aus dem Becher trinken kann. Also anfangs habe ich alles runtergeworfen. Ne, und lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Nochmal auf den Körper zurückzukommen. Ist es so, dass wirklich der ganze Leib letztendlich taub ist? Ja. Nach wie vor, auch im Gesicht fühlst du deinen Willen? Also das Gesicht nicht. Es ist wirklich wie, jetzt hat schon dein Kollege gesagt, wie ein Querschnitt vom Kopf unterhalb. Nur, dass ich mich bewegen kann. Ne? Also der Kopf ist Gott sei Dank wiedergekommen, die Empfindung. Ich könnte mir vorstellen, wenn man überhaupt gar kein Körpergefühl hat, du hast es gerade auch so ein bisschen gesagt, dass man dann ja auch nicht das Gefühl hat, dass man sitzt in einem Rollstuhl oder liegt, sondern dass man einfach irgendwie in der Luft hängt oder ja, so. Ja, genau, das ist so, aber man gewöhnt sich dran. Das ein Schweben, so, ein Schwebezustand. Ja, oder? Genau, das ist, als ob man ständig schwebt irgendwie. Mhm. Ja. Kannst du dich denn alleine versorgen, zum Beispiel zur Toilette gehen? Das geht, ja. Also, weil ich habe ja Kraft und alles, ne? Ich muss halt alles kontrollieren. Ich muss halt gucken, wo ich meine Hände hinlege und dann meine Füße hinstelle und dann mich so langsam umsetzen. Kannst du denn beispielsweise die Verdauung und den Urin auch kontrollieren? Das ist innerlich, also die inneren Organe komischerweise, die waren nicht betroffen, Gott sei Dank komischerweise. Ne? Hast du auch noch ein sexuelles Empfinden? Nee. Das ist auch weg. Das ist weg, ja. Also das ist ja nun wirklich eine unglaublich dramatische Veränderung innerhalb von ein paar Tagen. Ja, also innerhalb von 48 Stunden. Also innerhalb von 48 Stunden, ja. Kann man sagen. Ja, genau. Hast du dich, du wirkst ja jetzt eigentlich ziemlich gefasst und so, als hättest du dich damit arrangiert mit dem Schicksal. Ja, denke ich, habe ich mich ganz gut arrangiert inzwischen. Hattest du vorher eine Partnerschaft? Oder? Ja, sicher hatte ich auch, ja. Ja, also ich meine... Gibt es nicht mehr, die Partnerschaft? Nee, die gibt es eben nicht mehr, ne? Weil das ja wahrscheinlich von ihm auch kam. Und die Infektion? Ja, ja. Mhm. Also das weiß man im Nachhinein jetzt nicht so genau, aber wahrscheinlich von ihm. Und es ging dann ziemlich schnell auseinander. Das heißt, wenn dieser Mann dich nicht infiziert hätte, wärst du heute gesund? Das kann man auch nicht so 100% sagen, weil wie gesagt, dieses ist ja eine Autoimmunerkrankung und vielleicht hätte irgendein anderer grippaler Infekt auch dazu also ausgereicht. Ne? Aber man muss sich ja jetzt auch mal vor Augen halten, du hast diese Autoimmunerkrankung mit dem komplizierten Namen, sag dir doch mal den... Also Guillain-Barré-Syndrom, heißt das. Guillain-Barré hat es als erstes geschrieben. Ja, und aber dazu bist du ja nur auch noch HIV-positiv. Ja, auch noch. Das heißt, du musst dich da auch besonders vorsichtig um deinen Körper bemühen und etwas... Ja, das stimmt. Also das war auch schwierig, da so eine Balance zu finden irgendwo. Ne? Weil man darf sich einerseits dann auch nicht so überfordern mit diesem Guillain-Barré-Syndrom und andererseits auch nicht zu sehr hängen lassen irgendwie. Ne? Und das ist halt jetzt auch schwierig. Medikamente nehme ich halt keine, eben wegen dieser peripheren Nervengeschichte. Ja, ja. Gibt es denn, das Problem ist auch, dass du Medikamente nehmen könntest für die Autoimmunerkrankung? Nee, da gibt es gar nichts. Achso, da gibt es überhaupt gar nichts. Mm-mm. Ich dachte, die wiederum dann schlecht sind für den Zustand, dass du HIV-positiv bist. Ja, nee, das ist eher umgekehrt, ne? Dass ich diese HIV-Medikamente nicht nehmen kann, wegen der Autoimmungeschichte. Achso, oder so rum, genau, oder so rum. Aber du brauchst sie eigentlich auch noch nicht nehmen. Nee, nee. Du bist dann auch von heute auf morgen zur Rentnerin geworden, quasi. Was hast du beruflich gemacht vorher? Also ich war Sachbearbeiterin in der Buchhaltung und... Ja. Wie ist denn das so? Haben denn zumindest so ein Teil deiner Freunde zu dir gehalten und die Familie oder bist du sehr vereinsamt danach? Nee, Gott sei Dank. Also meine Freunde, die wissen es alle und die sind auch alle, also halten alle zu mir. Da bin ich sehr froh. Und Familie, ja, habe ich eine sehr liebe Schwester, mit der hast du auch schon gesprochen. Habe ich schon gesprochen. Zu einem ganz anderen Thema. Aha. Ja, und also die ist sehr oft bei mir und wir haben ein super Verhältnis auch zusammen. Wie ist jetzt so die Perspektive mit deinen Erkrankungen? Also sprechen wir mal erstmal über die Autoimmunerkrankung. Können die Ärzte etwas sagen? Oder ist das alles im nebulösen Raum? Also dieses normale Guillain-Barré-Syndrom, das wäre nach einem Jahr eigentlich wieder zurückgegangen. Also da gibt es Fälle. Fälle, die eigentlich die meisten Fälle, die sind dann wieder Gesundheit. Mhm. Ne? Und ich habe das aber jetzt diese atypische Form und da weiß kein Mensch Bescheid. Aber es gibt irgendwie so einen kleinen Hoffnungsschimmer noch, dass sich das vielleicht doch nochmal wieder zurückentwickelt. Also ich habe immer so Phasen, wo ich mir dann einbilde, huch, merkst du ja heute doch ein bisschen mehr, aber das ist dann am nächsten Tag schon wieder gegessen. Und also ich mache mir irgendwie jetzt nach 6 Jahren doch keine Hoffnung mehr. Also ich muss sagen, ich habe lange gedacht, nee, komm, bleib dran und es wird wieder und irgendwie schaffst du das. Aber also inzwischen habe ich mich arrangiert damit, dass das wohl nichts mehr wird. Sensorisch. Liebe Birgit, du bist eine sehr tapfere Frau, finde ich. Nee. Doch, finde ich schon. Also wenn so zwei Dinge so massiv umhauen und das dann doch so hinkriegt, wie du es jetzt geschildert hast für dein Leben, finde ich das schon sehr respektabel. Alles Herzliche und alles Gute. Dankeschön, Domian. Und grüß dich, Schwester. Ich hoffe, die auch. Ne? Tschüss. Tschüss. Meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt dramatische Lebensveränderungen. Was war konkret in eurem Leben die dramatischste Veränderung? Das kann was ganz Positives sein, vielleicht, also weiß ich jetzt, ein Sechser im Lotto. Oder es kann auch was ganz Trauriges sein, wie wir es gerade jetzt gehört haben von Birgit, eine plötzliche, sehr schwere Erkrankung. Oder es gibt tausende von Beispielen und Möglichkeiten. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 111. Und 10. Jetzt begrüße ich herzlich die Martina. Und Martina ist 31 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob du mich verstehen kannst. Ja, ich kann dich verstehen. Ja, ich spreche durch so ein Gerät, weil ich eine Luftröhre operiert worden bin. Ja. Aber du bist Martina. Das kann man jetzt auch. Ja, genau. Man kann an der Stimme jetzt nicht erkennen, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Nein, ich bin Martina. Ja. Das war eine dramatische Veränderung deines Lebens, dass du... Ja, das ist eine dramatische Lebensveränderung und auch, ich habe während des Hauses gleichzeitig mein linkes Bein verloren. Das linke Bein hast du auch verloren? Ja. Wie kam es denn dazu? Ich war drogenabhängig und habe leider eine Abszesse in der Leiste gehabt und habe dadurch die Hauptschakada verletzt. Ich übersetze mal so ein bisschen, weil für mich ist es sehr schwer zu verstehen. Ist es richtig, dass du gesagt hast, du warst drogenabhängig? Ja. Und dadurch ist eine ich habe es nicht verstanden. Hauptschlagader. Eine Hauptschlagader ist verletzt worden. Genau. Aber in der Leiste. Bei einer Operation? Ja. Mhm. Und währenddessen musste dann das Bein amputiert werden. Warum ist es denn zu der Operation überhaupt gekommen? Weil ich einen Abszess in der Leiste hatte. Mhm. Ein Abszess in der Leiste und dadurch ist es zu der Verletzung der Hauptschlagader gekommen. Ja, genau. Aber wie ist jetzt der Zusammenhang zu sehen zwischen der Hauptschlagader? Weil ich während der Operation keine Luft mehr bekommen habe. Ach so. Und da haben wir dann Luftröhrenschnitt gemacht. Also ich übersetze nochmal, was die Leute das auch nicht verstehen. Man hat dir dann einen Luftröhrenschnitt gemacht. Genau. Ja. Und dadurch ist irgendetwas so verletzt worden. Ja, dass ich jetzt so ein Teil anhalten muss, um zu sprechen. Mhm. Wie lange ist das her? Das ist letztes Jahr im September. Letztes Jahr im September. Du bist eine, ich sag's nochmal, eine 31 Jahre junge Frau. Genau. Die durch diesen Kunstfehler ihr Bein verloren hat und die Stimme verloren hat. Ja. Und du dich jetzt nur noch kommunizieren kannst mit den Leuten über dieses Gerät. Ja. Was hast du vorher beruflich gemacht, Martina? Ich war Verkäuferin. Verkäuferin? Ja. Mhm. Was sind jetzt die schlimmsten Folgen für dich und deinen... Die schlimmsten Folgen sind als erstes, dass ich halt also wie gesagt auch im Rollstuhl sitze. Mhm. Jetzt seit einer Woche habe ich eine Prothese. Mhm. Und dann noch, dass ich halt meine Stimme verloren habe. Mhm. Und dadurch auch keinen Kontakt mehr zu meinem Sohn. Keinen Kontakt mehr zu dem Sohn hast? Genau. Weil du die Stimme verloren hast? Ja, weil ich auch ein Jahr, wie gesagt, im Krankenhaus lag. Wie alt ist denn der Sohn? Der wird jetzt 8. Wie alt? 8. Ich verstehe nicht, 8 Jahre? 7 plus 1. 8 Jahre? Genau. Aber warum hast du denn keinen Kontakt mehr zu ihm? Unterbindet jemand den Kontakt zu dir? Das Amt will das nicht, weil mein Sohn da verarmt hat. Das Amt will es nicht. Genau, mein Sohn hat Angst. Martina, als du aufgewacht bist aus der Narkose und als du erstmal begriffen hast, was da mit dir passiert ist, das ist ja nun ungeheuer dramatisch, ein Bein zu verlieren und die Stimme wegen einer relativ kleinen Operation. Was ist denn da in dir vorgegangen, als du das kapiert hast? Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich werde heute immer noch nicht damit fertig. Hat man dir denn das Bein direkt amputiert? Ja. Sofort? Das macht eine Notoperation. Das ist unglaublich. Du gehst in eine kleine Operation, um einen Abszess zu entfernen aus der Leiste und du wachst wieder auf ohne Bein und ohne Stimme. Genau, nach 6 Wochen. Ich muss ja gar nicht, das ist schon so beweisen. Ist das, ich habe gerade mal so gesagt, dass es ein Kunstfehler war. War es wirklich ein Kunstfehler? Nein, Kunstfehler nicht. Wie gesagt, die haben mich an der Leiste operiert. Und 2 Wochen später ist die Narbe wieder aufgeplatzt. Und dadurch ist das alles dann ins Laufen gekommen. Ach so, nachdem die Narbe aufgeplatzt ist, dann bist du nochmal operiert worden? Ja, genau. Und dann ist das Bein... Genau, das war ja die Notoperation. Ich verstehe. Und dann ist auch das Bein abgenommen worden. Ja. Bist du jetzt, Martina, in irgendeiner Betreuung? Ich vermute mal, dass du doch eigentlich sehr dringend psychologische Betreuung brauchst. Nein, bin ich nicht. Gar nichts. Nein. Lebst du sehr einsam im Moment? Ja, ich bin ganz allein. Ich habe keinen, der zu mir hält und gar nichts. Du kannst dich aber alleine versorgen? Du bist in deiner Wohnung? Ich bin in meiner Wohnung. Ist aber nicht rollstuhlgerecht. Bist du finanziell einigermaßen abgepolstert? Ich lebe vom Sozialamt. Bekomme gerade knappe 500 Marken. Martina, ich möchte dir Folgendes anbieten. Ich weiß nicht genau, wie gut du draußen im Radio und im Fernsehen zu verstehen bist. Mir fällt es sehr schwer, dich zu verstehen. Ich möchte aber auf jeden Fall, dass wir uns mit dir jetzt noch eine Weile beschäftigen. Und vielleicht können wir dir zumindest durch ein paar vernünftige Ratschläge noch etwas helfen. Daher mein Angebot, dass du in Ruhe, und dann kann man ja auch ausführlicher nachfragen, mit meiner Psychologin, mit der Elke jetzt noch sprichst. Ja, das wäre nett. Ja. Du kennst vielleicht das Verfahren, dass du legst bitte auf und die Elke ruft dich gleich wieder an. Ja, ist gut, Domian. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, wirklich von ganzem Herzen alles Gute, dass zumindest noch irgendetwas Gutes jetzt noch für dich zu arrangieren ist und dass dir ein bisschen geholfen werden kann. Das finde ich sehr nett, danke. Alles Gute. Okay, danke. Auf Wiedersehen, Martina. Mein Gott, wie dramatisch, wie traurig. Gisela ist dran und Gisela ist 54 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Gisela. Ich grüße dich. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich habe dich mal angerufen. Das war, glaube ich, im Mai oder im Juni. Da ist mein Sohn vermisst worden. Der ist auf die Arbeit gegangen in Speyerdorf. Ich weiß. Weißt du noch, weiß. Ja? Der war weg. Ja. Der Sohn ist zur Arbeit gegangen und war weg. Ja. Und ihr habt euch irrsinnig Sorgen gemacht. Ja, und nach 3,5 Monaten ist er gefunden worden. Im Speyerdorf im Wald war er hängt. Er hing da halt 3,5 Monate, weil halt die Polizei partout gar nichts getan hat. Wie lange war es damals her, als wir telefoniert haben, nachdem er weg war? 2 Monate. 2 Monate. Ja. Und nach 3 Monaten hat man ihn dann erhängt aufgefunden. Ja, was noch übrig blieb. Was da von ihm noch übrig war. Das war ganz schrecklich. Das waren zwei Polen gewesen, die haben dort in dem Wald verbotenerweise haben die da gekämpft. Und der eine ist dann an den Baum gestoßen und dann sind Leichenteile runtergefallen. Und da hat man ihn erst gefunden. Ne? War dieser Fundort in der Nähe von eurer Wohnung? Nee, er wohnt ja in Duderhof und hätte soll auf die neue Arbeitsstelle gehen in Speyerdorf. Und das wurde halt nicht gefunden oder ich weiß. Wie weit war das denn entfernt von eurem Heimatort? Der Fundort jetzt meine ich, wo er 20, 25 Kilometer. War es eine Selbsttötung? Nein, ich glaube es nicht. Die Schwiegertochter glaubt es nicht, ich glaube es auch nicht. Was glaubt denn die Polizei? Die Polizei, die hält sich ganz raus, das ist erledigt. Weil die glaubt, dass es... geborgen war, ist nach Neustadt gekommen in die Gerichtsmedizin. Mhm. Und von der Gerichtsmedizin Neustadt ist er dann noch einmal nach Mainz gebracht worden. Und es hat also auch wie lange gedauert. Mhm. Die und Polizei geht davon aus, dass es Selbstmord war. Ja, mhm. ja. Mhm. Und die ermitteln also entsprechend gar nicht weiter. Nee. Ihr seid ganz anderer Auffassung. Ja, ja. Und die Schwiegertochter, die hat jetzt demnächst beim Staatsanwalt noch einmal einen Termin, mhm. weil wir können uns damit nicht abfinden. Mhm. Und es ist auch alles so, wie schon sagen, nicht direkt so schrecklich, aber so unfassbar. Mhm. Gisela, das ist ja nun ganz schlimmer Fund, den die beiden Männer da gemacht haben. Das war dein Sohn. Ja. Musstest du ihn oder irgendjemand noch identifizieren? Das war gar nicht mehr möglich. Mhm. Das war gar nicht mehr möglich. Also es ist ja, man kann sich vorstellen, wenn man 3,5 Monate tot ist, dass dann nicht mehr viel übrig ist. Und dann mit dem Wald hängt und der Natur ausgesetzt ist. Und ich möchte die Leute nicht gewesen sein, die ihn haben abhängen müssen. Man hat ihn dann aber relativ schnell identifiziert, dass es dein Sohn war. Anhand der Zähne. Anhand der Zähne. Mhm. Ja, mhm. ja, ja. Und ich kann es noch immer nicht begreifen, ich kann es auch nicht fassen. Und vor allen Dingen, es ist so unwahrscheinlich, der ist am 27.07. ist er beerdigt worden. Mhm. Und es ist ja jetzt heute auch schon eine ganze Weile mhm. her. Mhm. Und die Gräber rechts und links von ihm, die sind schon richtig eingefallen. Mhm. Aber das Grab von ihm, es sagt nicht ab. Mhm. Als wenn er unten liegen würde und würde nach oben drücken und würde sagen, ich will raus. Mhm. Als ihr ihn zu Grabe getragen habt, die Vorstellung, dass nur noch die Reste deines Sohnes in diesem Sarg sich befinden, hast du überhaupt das Gefühl gehabt, da ist mein Sohn? Oder? Nee. Mhm. Ich war zwar überaus traurig und ich konnte auch nur im Rollstuhl dahin gehen, anders hätte ich das gar nicht gepackt, weil ich ja durch den Schlaganfall, den ich gehabt habe, linksseitig gelähmt war und ich habe zwar durch Krankengymnastik das alles wieder so weit hingekriegt, dass ich wieder laufen kann. Aber wenn dann so solche Dinge sind, da bin ich halt auch, wie gesagt, auf den Rollstuhl angewiesen. Und wir sind halt immer noch der Meinung, dass er das nicht selbst gemacht hat. Er hat unbedingt ein Kind gewollt. Er war ein halbes Jahr verheiratet. Er hat seine Frau über alles geliebt. Und ich finde, es ist nicht fair, dass er jetzt so durch den Dreck gezogen wird. Er hat jetzt, er hat aber nichts hinterlassen, ne? Es gibt gar nichts. Gibt es denn von eurer Seite aus einen Anhaltspunkt, der auf ein Verbrechen hindeuten könnte? Für uns ist es von daher schon so, weil er hat ja damals eine angebrochene Rippe gehabt und hat auch einen angebrochenen Fuß gehabt. Und ich kann mir da nicht vorstellen, er konnte ja kaum Treppe laufen. Mhm. Wie kann man dann auf den Baum kommen und sich mit dem Gurt von der Tragetasche, den um den Hals und dann noch um den Baum wiegt. Also, also ihr haltet einen heimtückischen Mord für möglich, dass man ihn aufgehängt hat. Ja. Mhm. Hatte denn dein Sohn irgendeinen Bezug zu diesem Waldstück? Nee. Gar nichts. Eine ganz fremde Gegend war das. Nee, gar nicht. Das heißt ja, unsere Sendung dramatische Lebensveränderungen, diese war. Eigentlich wage ich ja gar nicht zu fragen, weil wir uns das alle schon vorstellen können. Ich sage es trotzdem oder frage es trotzdem. Was ist das Allerschlimmste für dich, was sich seitdem verändert hat? Was ist das Gravierendste? Das Gravierendste ist, dass ich kann es nicht glauben, dass ich ihn beerdigt habe. Mhm. Es kommt mir vor, es kommt mir vor, als müsste ich überall, wo ich bin, wenn ich bei ihm im Heimatort bin, ich gucke alle Leute an, wenn ein junger Mann dabei ist, denke ich, ach, da läuft er ja, das gibt's nicht, er war es nicht. Ich kann es nicht begreifen. Wie hat deine Schwiegertochter? Das ganze Jahr 2000 hat uns überhaupt kein Glück gemacht. Mhm. Wie hat deine Schwiegertochter das jetzt, wie verarbeitet sie? Sie geht halt morgens und abends auf den Friedhof und sie arbeitet Tag und Nacht, um die Beerdigung und alles zu bezahlen. Mhm. Und hast du nahen Kontakt zur Schwiegertochter? Ja. Wir sind sehr oft dort und die Kinder, der Große, der begreift es jetzt so in etwa, aber die Kleine nicht. Mhm. Die Kleine will ihn jeden Abend ausgraben, will ihn mit nach Hause nehmen. Aber es sind ja, wer ist jetzt die Kleine? Die Jasmin, das sind die Jasmin und die Matthias sind die Kinder, die sie mit in die Ehe gebracht hat. Ach so. Mhm. Ja? Mhm. Der Große ist jetzt 10 und die Kleine ist 8. Mhm. Ne? Aber die beiden hatten eben noch keine eigenen Kinder. Nee, das die wollten unbedingt Kinder, aber von daher schon konnte ich es nicht verstehen. Wie alt war dein Sohn? 30 Jahre. 30 Jahre alt. Also jetzt versucht ihr nochmal einen neuen Anlauf. Das heißt, deine Schwiegertochter geht zum Staatsanwalt, hat einen Termin dort. Ja. Und ihr versucht das Ganze nochmal aufzurollen, weil das wäre für euch ja auch ein, es war ja für euch auch ein Trost und eine Genugtuung, wenn es in einer anderen Weise aufgeklärt würde. Ah ja, vor allen Dingen, wir möchten schon mal Gewissheit haben. Das Ungewisse, das ist nach wie vor immer noch da. Ob er jetzt nicht mehr da ist oder wir können es einfach nicht fassen, dass er nicht mehr ist. Es ist so unfassbar, weil er plötzlich weg war. Ne? Ich erinnere mich also sehr gut an unser Gespräch damals. Du warst da ganz fassungslos. Ich werde damit nicht fertig. Hattest du dir eigentlich bis zum Schluss noch Hoffnung gemacht, dass er vielleicht doch lebt? Ja. Obwohl die Schwiegertochter immer gesagt hat, er kommt nicht mehr. Ich sag doch irgendwann, aber leider nicht mehr. Also Gisela, dann wünsche ich euch für den Termin, den ihr habt oder deine Schwiegertochter hat, beim Staatsanwalt alles Gute. Ja. Und ich kann dir mein herzliches Beileid aussprechen. Ja, danke. Und ich glaube, einen wirklichen Trost gibt es nicht. Das ist ein Schmerz, den du jetzt in dir trägst, wahrscheinlich dein Leben lang. Ja, vor allen Dingen ist es ja jetzt auch so, dass durch die ganzen Ereignisse mein Mann ja jetzt auch sehr krank ist. Der hat jetzt auch mit dem Herz zu tun und kriegt jetzt am Montag einen Herzkatheter gemacht. Und das auch weiß noch man jetzt. Auch noch nicht, was auf einem zukommt. Das ist ganz schlimm. Dann wünsche ich zumindest deinem Mann alles Gute und gute Genesung und dir natürlich auch. Ja, vielen, vielen Dank. Auf Wiederhören, Gisela. Ja, tschüss. 1.29 Uhr und 35 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 35 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema dramatische Lebensveränderungen. Welche dramatischen Veränderungen hat es in eurem Leben schon gegeben? Solche, dass ihr sagt, seitdem ist wirklich alles anders oder ganz gravierend anders. Im positiven Sinne, im schönen Sinne oder auch im ganz traurigen, im negativen Sinne. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Die nächsten Anrufer, das sind Ramona und Ralf, beide 40 Jahre alt und ich bin jetzt zuerst verbunden mit Ramona? Ja. Hallo. Hallo Domian. Und der Ralf ist auch neben dir? Ja, der sitzt auch neben mir. Ja, mein Leben hat sich dramatisch verändert vor 3 Jahren mit meiner Erblindung. Und wie kam es zu der Erblindung? Ich hatte eine Netzhautablösung. Also wir vermuten, dass das ein Fehler war vom Krankenhaus. Ich hatte vorher einen grauen Star, habe eine künstliche Linse einoperiert gekriegt, konnte danach auch super wieder sehen, habe den Nachstar bekommen und bin gelasert worden. Und mit dem Laser schießen die restlichen Fetzen da weg, die bei der Operation wohl nicht getroffen worden sind. Ja, und ich habe den Arzt dann gefragt, ob ich wieder arbeiten gehen kann, weil ich aus der Altenpflege komme. Ich muss ja jeden Tag dann schwer heben. Und da hat er gesagt, es ist kein Problem, es ist alles wieder in Ordnung. Und nach ungefähr 3-4 Monaten habe ich dann angefangen, Blitze zu sehen. Mhm. Und habe gedacht, naja, ich bin überarbeitet, Schichtdienst, Familie, mein Mann auch Schichtdienst. Und habe das also nicht so für bare Münze genommen. Ich habe echt gedacht, ich bin ein bisschen abgespannt. Ja, so. Ja. Naja, und dann bin ich irgendwann, habe ich gemerkt, beim Autofahren, das klappt alles nicht mehr so. Ich hatte dann also so eine Gesichtsfeldeinschränkung. Und ja, dann hat mein Mann gesagt, wann willst du mal endlich zum Arzt gehen? Dann bin ich auch zum Arzt gegangen und dann hat der Arzt mich gefragt, wann ich das erste Mal die Blitze gesehen habe. Mhm. Und da habe ich gesagt, wieso? Ich sage, er liegt schon ein paar Monate zurück. Und dann sagt er, ja toll, sagt er, die Netzhaut ist fast komplett ab. Mhm. Und dann bin ich an dem Tag auch noch direkt ins Krankenhaus gekommen. Und dann hat man mich innerhalb von 4 Monaten 3-mal operiert. Mhm. Mit dem Erfolg, dass ich dann nachher also schneller blind geworden bin, als wir alle gedacht haben. Ne? Und du bist dann komplett erblindet? Ich bin komplett erblindet, Du kannst heute gar nichts mehr sehen? Nee. Du siehst nur noch schwarz vor Augen, oder? Ja, ich lebe im Dunkeln, kann du man sagen. Du lebst im Dunkeln? Ja. Und naja, ich habe dadurch halt auch meinen Beruf verloren. Wessen Fehler war das jetzt? Kann man das sagen? Kann man das klar sagen? Also, ich hatte vorher noch nie Löcher in der Netzhaut. Die war immer intakt, weil ich ja dadurch, dass ich Brillenträger war, immer regelmäßig zum Arzt gegangen bin. Und wir vermuten, dass das in der Klinik nach dem Nachlesern passiert ist, dass da auf einige Stellen zu viel geschossen worden ist und dass dadurch halt die Löcher in diese Netzhaut kommen. Habt ihr da irgendetwas unternommen? Oder habt ihr Also gegen den Arzt anzugehen, das ist heute noch schwierig. Also, das ist keine Aussicht. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man dann so ein Schicksal zu verkraften hat, hat man erstmal andere Sorgen, als sich mit Rechtsanwälten und Gerichtsverfahren rumzuschlagen. Ja, sicher. Ich meine, was nützt mir da vielleicht eine finanzielle Entschädigung? Mein Augenlicht kriege ich ja nicht wieder. Ne? Obwohl ich ja so generell immer sage, man sollte das schon tun, damit die Ärzte auch nicht so denken, ja, wir können ja eh alles machen und es folgen keine Konsequenzen daraus. Aber das aber dem Arzt gegenüber wird ja dann trotzdem nicht das Handwerk gelegt, der praktiziert ja dann trotzdem weiter. Ja, so immer ist das auch nicht der Fall. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Für dich hat sich das Leben dann nur wirklich dramatisch verändert. Du warst Altenpflegerin, hast du Kinder auch? Ja, ich habe 4 Kinder. Vier Kinder auch, also eine Familie zu versorgen und dann wird man blind. Mein Gott, wie kriegt man denn dann sein Leben arrangiert und wie funktioniert alles? Tja, das ist eine Übungssache, sag ich mal. Ich konnte mir alles meine Umgebung vorstellen. Wir mussten allerdings noch einen Wohnungswechsel vornehmen. Ich war vorher in Kur, damit geklärt wird wegen meiner Erwerbsunfähigkeit. Mhm. Und dann habe ich ja aufgrund dessen Erwerbsunfähigkeitsrente bekommen. Mhm. Und dann habe ich in der Kur auch bescheinigt bekommen, dass ich einen Blindenführhund kriege, weil ich wollte nicht mit dem Stock rumlaufen. Mhm. Also, weiß nicht, als Frau mit dem Stock, da ist man ja sowieso dann ausgeliefert. Mhm. Und dann habe ich halt den Blindenführhund bekommen und durch den Blindenführhund komme ich halt draußen, sag ich mal, ganz gut klar. Ne? Aber wenn ihr dann in eine neue Wohnung gezogen seid, die kanntest du doch gar nicht, die musstest du doch ganz neu ertasten. Ja, wir haben ein Haus gekriegt. Wir haben vorher auf einer Etage gewohnt und wir haben jetzt ein ganzes Haus. Aber das musstest du dir jetzt als blinde Frau quasi ertasten und erfühlen. Richtig, ne? Richtig, alles. Richtig. Du kennst dieses Haus ja nicht. Kinder und mein Mann, die müssen also alles so stehen lassen, wie es war. Auch die Schränke und so, die musste ich mir selber einräumen, damit ich das auch alles finde. Wenn man also was irgendwo anders hinstellt, dann bin ich tot unglücklich, weil dann finde ich es. Klar, klar. Schafft man das denn, wenn man erblindet ist, ein Haushalt mit 6 Personen, ihr seid ja 6 Personen zu führen, oder hast du eine Hilfe? Doch, nee. Also mein Mann ist meine größte Hilfe, sag ich mal so, und die Kinder, ist klar, die sind in einem Alter, die sind viel weg. Wie alt sind die? Die Zwillinge sind 12, die mittlere ist 14 und der große ist 16. Ach so, dann können die natürlich auch schon helfen, ne? Das sind, ja, also, ich dachte, haben sie erst gesagt, aber wie Kinder so sind, ne? Na gut, aber wenn sie jetzt ganz klar... verabredet, wenn die von der Schule kommen, dann lässt man sie laufen. Sicher, ich dachte... Ich kann ja meine Krankheit nicht blockieren. Ja, ich dachte, die wären noch viel jünger, dann wäre es noch schwieriger gewesen. Nee. Gibt's, Ramona, wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Gibst du mir mal deinen Mann, den Ralf? Ja, gebe ich dir. Hallo Domian. Hallo Ralf. Du bist der Mann von der Ramona. Ne? Ja, klar. Ja, klar. wie hast denn du diesen Schlag, diesen Schicksalsschlag verkraftet, als dann nun klar, endgültig klar war, dass das die Ramona erblindet sein wird? Tja, wie habe ich gesagt, ich war irgendwo fassungslos, weil irgendwo glaubst du ja an das, was die Ärzte dir sagen. Wir haben ja damit gerechnet, dass sie wieder sehen kann. Und vor allen Dingen Sie hat ja ausgesehen nach den Operationen, als hätte ihr einer das Gesicht mit einem Boxhandschuh bearbeitet. Mhm. Und also sie sah schlimm aus und ja, und jetzt das Ende vom Lied ist ja, dadurch, dass sie jetzt erblindet ist, ich meine, mit der Blindheit könnte man ja vielleicht noch leben, mhm, aber sie ist halt jetzt auch abhängig von starken Schmerzmitteln, ne? Weil dieses Auge, was da halt, wo die Netzhaut wirklich komplett runter ist, das ist jetzt mittlerweile so weit, oder ist am Schrumpfen und das macht natürlich Schmerzen. Ach, das kommt auch noch hinzu jetzt. Ja, und sie hat tierische Angst jetzt davor, ins Krankenhaus zu gehen, sich das Ding entfernen zu lassen. Und der Arzt hat wohl gesagt, jetzt irgendwann müssen wir die Sache wohl angehen. Ja. Aber warum hat sie da so große Angst vor? Ja, weil sie wieder, sie sagt, ich weiß ja nicht, ob wirklich die Schmerzen danach weg sind. Ne? Und ja, und B hat sie hat irgendwo das Vertrauen zu, Verständlicher, zu anderen Ärzten verloren. Verständlicherweise, ja. Dass die Angst da ist, dass noch wieder was Neues passiert dann. Ne? Ja, klar. Wie hat das denn eure Ehe verändert? Ja, was heißt unsere Ehe? Ich habe sie einfach geheiratet, damit ich das wusste. Ich habe einfach gesagt, ich heirate die Frau jetzt. Ne? Achso, ihr wart gar nicht vorher verheiratet? Nee, wir waren vorher gar nicht verheiratet. Ach so. Also die Diagnose kam und ja gut, dann war es soweit, dass meine Frau, also dann konnte man absehen den Zeitpunkt, wann es wirklich so weit ist, dass sie ganz erblindet. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich frage dich jetzt noch ein einziges Mal. Da willst du mich heiraten, jetzt, wo du noch ein bisschen sehen kannst. Ja. Kannst mit der Großen fahren, dir Kleid aussuchen und alles ja. Und machen so. Ja, und dann hast du gesagt, das ist okay. Ne? Ja, und dann habe ich sie geheiratet und ja. Berührend. Nee, das hat mit Rührend, ich weiß nicht, das hat mit Rührend nichts zu tun. Das ist einfach, für mich war das einfach nie eine Frage zu sagen, nur weil meine Frau nicht sehen kann oder auch wenn sie jetzt eine andere Behinderung hätte, in Anführungsstrichen, für mich war das nie ein Thema, meinen Partner dann zu verlassen. Aber ihr lebt ganz lange zusammen und das sind eure Kinder auch, die vier? Ja. Das sind eure Kinder? Ja. Also es hat sich überhaupt nicht negativ ausgewirkt, im Gegenteil, ihr seid wahrscheinlich noch mehr zusammengeschweißt jetzt als vorher. Ja klar. Nur das Ärgerliche dabei ist halt, dass die ganzen sogenannten Freunde, die man vorher hatte, ne? Die sind einfach alle weg fast. Ne? Also ich will dir mal sagen, das höre ich so oft hier, das ist so traurig und wir alle sollten vielleicht mal unseren Freundeskreis so durchleuchten, auf die Frage hin, na, würden die auch zu einem stehen, wenn man ganz schlecht dran wäre? Ja, genau. Das ist also wirklich das ist das Schlimme. Das sind denn also dennoch ein paar neue Leute jetzt dazugekommen, die sich so ein bisschen um euch kümmern und mit euch auch Sachen machen? Ja, wir haben jetzt ein neues Pärchen kennengelernt, die sind super, die wohnen hier direkt um der Ecke, das heißt in der Ecke, die wohnen in Flittert und das ist ja nicht weit von uns. Mhm. Und aber sonst alle anderen, die wir vorher hatten, auch von mir viele Arbeitskollegen, diese hatten, die waren einmal hier und dann nie mehr, ne? Und ich weiß nicht warum. Mhm. Ich finde das irgendwo ein bisschen lächerlich, ne? Ralf, schön dich kennengelernt zu haben und gib mir doch mal die Ramona bitte. Na klar. Okay. Tschüss. Ja, hi Domi. Das ist aber ein toller Mann, Ramona. Kompliment. Ja, mir sind danach auf die Ausreden ausgegangen. Du wolltest nie heiraten. Nee, ich wollte an sich nicht. Und ich habe dann immer neue Ausreden gehabt. Ich habe dann gesagt, naja, wenn die Kinder mal was älter sind. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich meinen Berufseinstieg gemacht habe. Und dann hatten wir damals eine kleine Wohnung. Dann habe ich gesagt, naja, wenn wir eine große Wohnung haben. Aber ja, du dann hast kam jetzt die Krankheit, ne? Und aber du ich hast jetzt auch gesagt, dass das nicht einfach sein wird. Aber du hast jetzt dein Kleid noch gesehen, sagt er gerade. Dein Hochzeitskleid hast du noch gesehen? Ja, Umrisse. Aber wir haben eine super traumhaft schöne Hochzeit gemacht und ich habe es auch nicht bereut. Also das ist der Mann ermöglicht mir alles. Also das ist schon bombastisch. Und ich sag mal, wenn ich ihn nicht gehabt hätte und die Kinder, hätte ich wahrscheinlich auch mit meinem Leben abgeschlossen. Das glaube ich. Ich bin auch manchmal teilweise sehr neidisch darauf, er hat seinen Beruf, er kann rausgehen zur Arbeit und ich sitze quasi den ganzen Tag zu Hause. Ne? Aber du hast in all dem Unglück hast du eben dieses Glück, dass du deinen Mann hast und die Kinder und die intakte Familie. Klar. Liebe Ramona, ich wünsche dir und euch von Herzen alles Gute. Ja. Und nochmal liebe Grüße an den Ralf und auch an die Kinder. Ja, mach ich. Ja. Auf Wiederhören, alles Gute. Ja, danke Domian. Tschüss. Ja? Ciao. Andreas ist bei mir und der ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Andreas. Was ist bei dir Dramatisches vorgefallen, im positiven oder im negativen Sinne? Mehr so im positiven Sinne. Ich bin beim Bundesgrenzschutz. Ja. Wir haben eine Razzia gemacht in einem Bordell. Ja. Und wie soll ich sagen, ich habe eine dort beschäftigte dort beschäftigte Dame später geheiratet. So, ja, das ist natürlich auch eine dramatische Veränderung. Eine Razzia in einem Bordell, also da geht's knallhart zu, vermute ich mal. Ne? Ja, denke ich mal. Da wird nicht zimperlich vorgegangen. Warum wurde die Razzia gemacht? Als ich mit dem Hauptbahnhof Bremen. Mhm. Wir unterstützen die Polizei im Bahnhofsbereich, sprich so 1 Kilometer drumherum. Mhm. Und die Stadtpolizei hat nachgefragt, ob wir das unterstützen. Mhm. Bei einer Razzia, weil in dem Modell auch Drogen konsumiert werden, wie Kokain, Heroin. Mhm. Wir sind halt rein mit der Polizei zusammen. Mhm. Haben halt mehr Leute angetroffen, wie erwartet. Mhm. Die Polizei hat gesagt, gut, alle in die Autos, fahren die zur Wache, laden die aus, kommen wieder her und ihr passt übertrieben gesagt so lange auf die auf. Also ihr musstet auf die Prostituierten aufpassen? Genau. Mhm. Und wer ist jetzt ins Auto eingeladen worden? Zuerst einmal die sogenannten Freier, die Besucher. Die Freier, mhm. Und wir mussten halt auf, auf die Mädels aufpassen. Genau. Und passte dann immer ein Grenzschützer auf ein Mädel auf oder wie ging das? Wir waren zu zweit. Mhm. Mit einer Gruppe von 8 Frauen. Mhm. Und eine war auch, wie soll man sagen, ziemlich fertig mit den Nerven. Mhm. Die war, wie war sie da? 26, da war ich 23. Ja. Frisch von der Schule, frisch von der Ausbildung, gleich rein und gleich in diese Sache rein. Mhm. Auch zusammen gesprochen, wie man in sowas reinrutscht. Mhm. Und so und so. Und das war sie, die du dann später geheiratet hast. Genau. Mhm. Also da wart ihr euch gleich sympathisch oder ihr habt euch ein bisschen auch gegenseitig so aufgefangen? Für dich war es eine harte Sache und für sie wahrscheinlich dann auch die Situation. Also für mich war es eine sehr harte Sache, weil das erste Mal ein richtiger Einsatz in der Hausdurchsuchung mit voller Ausrüstung, Schlagstock, Waffe, kugelsichere Weste und dann gleich rein. Mhm. Wie Rambo im Fernsehen übertrieben gesagt. Mhm. Und sie standen nur da und übertrieben gesagt, was halt nur... Ja. Jetzt sag mal, aber wie kann man sich das weiter vorstellen? In der Situation, man kommt ins Gespräch, tröstet sich vielleicht auch ein bisschen, oder du hast sie ein bisschen getröstet, aber du warst da ja nun ganz offiziell im Dienst. Konntet ihr denn da Telefonnummern austauschen oder wie? Nee, also sie sagte auch gleich dann, wo die Fahrzeuge wieder zur Verfügung standen, ich möchte von diesem Bahn begleitet werden. Mein Gruppenführer sagte nur, mein Gott, was hast du denn da jetzt? Fahr mal mit. Halt mitgefahren, dann mussten sie noch eine Stunde auf die Vernehmung warten, wo wir auf der Wache waren und dann kamen wir halt so ins Gespräch, wie man in dieses Milieu reinrutscht. Mhm. Aber wie kam es dann zu einem privaten Kontakt? Habt ihr euch dann gegenseitig die Nummern zugeschoben oder wie? Ja, kann man so sagen. Also du hast im Dienst, was du eigentlich gar nicht darfst, dann doch die Telefonnummer von der Prostituierten genommen oder ihr deine gegeben? Beides, also sie hat mir ihre gegeben und ich habe ihr meine gegeben. Das ist ja doll. Und wie lange hat es dann noch gedauert, bis ihr dann wirklich ein Paar wurdet? Ein halbes Jahr. Und sie ist dann ausgestiegen aus dem Job auch? Also wir haben uns danach immer getroffen, also wo sie noch halt als Prostituierte gearbeitet hat. Mhm. Und irgendwie kam das nur so, dass sie halt sagte, Mensch, du als Beamter übertrieben gesagt, als Polizist, wie kannst du das verantworten? Mhm. Da habe ich nur gesagt, das ist mir egal. Mhm. Ich hole dich da raus, weil ich sehe wirklich, was mit diesen Leuten abgeht, ne? Mhm. Also Hochachtung vor diesen Frauen, die in irgendwelchen, sag ich mal, Bordellen landen. Mhm. Du hast sie dann rausgeholt. Genau. Mhm. Und das macht dir heute auch gar nichts aus, wenn du so an die Vergangenheit deiner Frau denkst, dass sie mal sowas gemacht hat. Zu Anfang schon Schwierigkeiten. Mhm. Weil, wo ich dachte, wenn man gut halt miteinander schläft, oh Gott. Mhm. Wie viele Leute, haben sie halt so schon gesehen, das war zu Anfang auch schon ein Problem. Mhm. Aber das ist jetzt alles bereinigt? Ist alles bereinigt, ja. Dramatische Lebensveränderung, ne? Durch einen Großeinsatz im Bordell, das ist ja schon sehr, sehr schräg. Genau, und das Schärfste war, mein Chef, also mein Dienstgruppenleiter, sagte mir halt nur, tu, was du nicht lassen kannst. Mhm. Was du, während der Dienst hat, gehst du da nicht rein, um zu gucken, was sie macht, wo du sie halt gekannt hast. Aber als Privatmann konntest du das natürlich, ne? Ja, privat, ja klar. Ja, ja, klar. Ja, sehr schön, Andreas. Schöne Geschichte. Schön, dass du durchgekommen bist und sie uns erzählt hast. Und du grüßt herzlich deine Frau von mir. Wie heißt sie mit Vornamen? Christina. Die Christina. Herzliche Grüße an Christina. Ja, ich schläf gerade. Ich schläf gerade. Na gut, dann grüß sie morgen früh von mir. Mach ich. Alles gut, Andreas. Tschüss. Ja, danke. Jo, tschüss. Janis, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Janis. Ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Eine Frau. Eine Frau. Entschuldigung, wusste ich das. Das ist aber, ist das ein griechischer Name? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber du bist, Deutsche. Ich bin Deutsche. Du bist Deutsch. Janis. Ja. Auch eine dramatische Lebensveränderung bei dir, von der du erzählen möchtest. Genau. Und zwar ist vor einem halben Jahr mein bester Freund beim Autounfall ums Leben gekommen. Und halt Freunde von uns, oder ehemalige Freunde von uns, geben mir halt das Gefühl, dass ich daran schuld bin. Warum solltest du denn daran schuld sein? Ja, weil ich ihn dazu gedrängt habe, unter Alkoholeinfluss Auto zu fahren. Wie kam es denn dazu? Erzähl mal die Situation. Ja, also wir waren auf einer Party gewesen und mir hat das halt einfach keinen Spaß mehr da gemacht und ich wollte halt irgendwie nach Hause kommen. Und habe ihn dann halt so lange gedrängt, bis er gesagt hat, okay, ich fahre dich. Und er hatte schon einiges getrunken? Ja, wie viel genau, weiß ich nicht. Aber hat man das hinterher nicht ermittelt, wie viel Promille er im Blut hatte? Doch, ich glaube 1,2. Ja. Das war aber nicht dein Freund, sondern ein guter Freund von dir. Ja, ein sehr guter Freund von mir. So, und dann beschreib mal, wie es dann zu dem Autounfall gekommen ist. Daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Ich weiß halt nur noch, ich habe irgendwie einen lauten Knall gehört. Bin dadurch wahrscheinlich, meine Ohnmacht würde ich das jetzt nicht sagen, aber Bewusstlosigkeit erwacht. Ich habe dann neben mich geguckt und habe halt gesehen, dass er so ziemlich leblos über dem Lenkrad hing. Ich bin dann aus dem Auto raus, habe erstmal Krankenwagen und Polizei verständigt. Hab danach auch dann irgendwie noch versucht, ihm so ein bisschen zu helfen. Was war denn passiert? Ist er irgendwo gegengefahren? Oder? Ja, gegen Baum. Gegen Baum? Gegen Baum. Auf eine Landstraße? Auf einer ganz normalen Landstraße, ja. Ja, ich habe halt eben versucht, ihm zu helfen, nur das ging dann auch nicht, da ich mir den Arm gebrochen hatte bei dem Unfall. Ja. Ist er denn besonders schnell gefahren? Eigentlich nicht, nein, will ich nicht sagen. Aber du hast doch bestimmt eine Erinnerung. Du warst ja, hattest du auch Alkohol getrunken? Nein, ich trinke keinen Alkohol. Du trinkst keinen Alkohol. Also dann hast du doch eine Erinnerung bis kurz vor dem Unfall. Bis kurz vor dem Unfall, ja. Wie war denn die Situation im Auto? Fuhr er normal oder war er irgendwie besonders locker drauf und hat Schlenker gefahren? Oder gab es irgendwas Ungewöhnliches? Ja, ab und zu ist er halt auch mal so ein paar Schlenker gefahren, aber als ich ihm dann sagte, er soll damit aufhören, das macht mir Angst, hat er es dann halt auch gemacht. Hat er die Schlenker so aus Spaß gefahren? Oder weil? Bitte? Er hat dann vorher noch gesagt, das ist ja nur Spaß, was er macht. Und dann kannst du dich nicht mehr erinnern, dass ihr plötzlich auf einen Baum zugerast seid. Das weißt du nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr, nein. Dann kam irgendwann ein Rettungswagen. Ja. Und da warst du, die ganze Zeit warst du alleine mit ihm. In der Situation, es war Nacht vermutlich, abends? Ja, morgens. Ja. War er da schon verstorben oder ist er später im Krankenhaus verstorben? Er war da schon tot. Wann hast du das richtig kapiert, was passiert ist? Hat man es dir vor Ort schon gesagt, dass er verstorben ist oder haben sie es dir hinterher erst gesagt? Als ich dann im Krankenhaus war und mein Arm behandelt wurde, dann habe ich halt gefragt, was mit ihm ist und ja, da wurde mir dann halt gesagt, dass er tot ist. Das haben die Freunde, die anderen auch mitbekommen, dass du ihn so gedrängt hast? Ja. Und wie, die Sendung heißt ja dramatische Lebensveränderung, das ist natürlich eine dramatische Lebensveränderung, überhaupt wenn ein Freund durch einen Unfall umkommt, aber nun ist es ja noch komplizierter und schwerwiegender bei dir. Wie verhalten sich denn die Freunde dir gegenüber seitdem? Also ich habe jeglichen Kontakt abgebrochen, weil ich weiß nicht, weil ich von denen halt keine Hilfe erwarten kann, dass sie mich irgendwie unterstützen, dass ich darüber hinwegkomme oder dass ich mir selber keine Vorwürfe mehr machen muss, weil die mich auf dem Friedhof bei seiner Beerdigung als Mörderin bezeichnet haben und bin auch irgendwie seit, halt, ich stehe morgens auf und das Erste, was ich mache, ist, ich gehe auf den Friedhof und hocke halt einfach nur vor seinem Grab und ich weiß nicht, ich bin halt still, ich sitze da 3, 4, 5 Stunden am Tag und die ersten Tage war das halt auch richtig schlimm, da habe ich meinen Schlafsack geschnappt und habe auf dem Friedhof auch übernachtet. nur um in seiner Nähe sein zu können. Wie eng wart ihr befreundet? Also wir kannten uns von klein auf. Also circa 16 Jahre kannten wir uns. Und geben die anderen Leute dir Schuld? Ja. Du hast natürlich auch etwas getan, was man nicht tun darf. Ja, ich weiß nur. Wie siehst du das denn selbst? Wie beurteilst du denn jetzt all das, was geschehen ist? Ich denke mal, dass ich da wohl einen gewissen Teil der Schuld dran trage und damit auch fertig werden muss. Mhm. Nur die Freunde, die drumherum standen, ich weiß nicht, die hätten ihn ja auch mal, sage ich jetzt, davon abhalten können und sagen können, er soll vernünftig sein und nicht auf mich hören. Und oder dass halt irgendjemand anders sagt, ich fahr dich nach Hause oder irgend sowas. Machst du dir denn dennoch gravierende Vorwürfe? Ja, sehr. Janis, ich kann dich von der Schuld auch jetzt nicht freisprechen. Oder sagen, dass es nicht. Das ist. Ich meine, da müssen wir nicht drüber reden, dass man einen Menschen nicht zum Autofahren ihn überreden sollte, wenn er getrunken hat. Das weiß ich. Ja. Ich bin halt einfach nur stur gewesen damals. Das weiß ich auch. Wie verhalten sich die Eltern des Freundes dir gegenüber? Das muss ich sagen, sind die einzigen, die, also mit denen ich noch normal reden kann und die mir da auch nicht so Vorwürfe machen. Ist das wahr? Es ist wirklich wahr. Mutter hat so auch immer am Anfang gesagt, Mensch Janis, du bist ja eigentlich ein vernünftiges Mädchen und warum, wieso? Ich weiß nicht, ich konnte es mir jetzt einfach nicht erklären, ich werde einfach nur stur an diesem Abend. Was sagen deine Eltern? Meine Eltern, ja, die sagen dazu nichts mehr. Sie haben mir halt auch ziemliche Vorwürfe gemacht und ich weiß nicht, ich glaube, mein Vater, der hat mich sowieso schon als ziemlich verrückt abgestempelt. Halt auch wegen der Sache mit ihm auf dem Friedhof übernachten und so. Er denkt halt, ich wäre irre. Ja, und... Lebst du noch bei deinen Eltern? Nein, zum Glück nicht mehr. Du hast deine eigene Wohnung? Ja. Was machst du vom Beruf? Gar nichts. Aber du kannst es finanzieren? Finanzierst dich alleine? Ja. Sozialamt. Ich hätte Lehre als, also ich wollte Fotografin lernen. Hätte auch damit anfangen können, aber ich habe das halt dann doch nicht gemacht. Ich wollte einfach nicht mehr und ich sehe auch keinen Sinn darin. War die Verzweiflung oder waren die Selbstvorwürfe in der letzten Zeit so stark, dass du irgendwie selbst überlegt hast, deinem Leben ein Ende zu setzen? Ja. Aber ich habe es, wie soll ich sagen, nie gemacht. Ich hatte dann immer Angst, was ist, wenn du doch überlebst und wenn es nicht funktioniert. Hast du denn, du hast erzählt, dass die Freunde sich alle abgewandt haben oder du hast den Kontakt abgebrochen, deine Eltern haben dir schwere Vorwürfe gemacht, die Eltern des Jungen sind noch eher gesprächsbereit. Hast du denn überhaupt irgendeinen Menschen noch, mit dem du auch über diese schlimmen Vorkommnisse reden kannst? Nein. Niemand. Du bist ganz alleine. Ja, ich bin ganz allein. Und du bist auch den ganzen Tag dann, da du ja keine Arbeit hast, auch nur mit dir und wahrscheinlich mit dieser Sache beschäftigt. Ja. Was? Das ist halt, weil ich habe auch Angst, dass wenn ich mich irgendjemandem anvertraue, dass dann halt hier diese Vorwürfe kommen. Ich meine, sicher, es ist irgendwo meine Schuld und damit muss ich mich abfinden, aber ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht berechtigt, mich dann irgendwie als Mörderin oder nein, natürlich nicht. Sowas zu bezeichnen. Nein, du musst deine Schuld akzeptieren, aber das tust du auch schon, das merke ich ja auch. Natürlich darf man dich nicht als Mörderin bezeichnen, natürlich nicht. Und natürlich darfst du auch dein Leben nicht wegwerfen. Es ist jetzt ein Leben schon erloschen. Es darf nicht ein weiteres Leben deshalb kaputt gehen, Janis. Auf keinen Fall. Ja. wenn du den ganzen Tag für dich bist und darüber nachdenkst, was denkst du denn da alles? Es gibt da wahrscheinlich Gedanken, die sich immer und immer wieder wiederholen. Ja, ich denke halt, was halt gewesen wäre, wenn ich ihn nicht überredet hätte. Ich meine, darüber brauche ich mir keine Gedanken machen, weil ich weiß, was dann gewesen wäre, dass er dann halt noch leben würde. Oder vielleicht, wenn ich gestorben wäre und er hätte überlebt. Oder wenn wir beide gestorben wären, irgendwie so. Hattest du, bevor vor dem Unglück eine Beziehung, einen Freund? Nein. Wenn du jetzt zum Grab gehst, redest du mit ihm? Ja, ich rede mit ihm. Ich schreibe ihm auch Gedichte, die bringe ich ihm dann auch immer. Ja, und... Was sagst du ihm, wenn du bei ihm bist? Dass es mir leid tut. Ja. Und dass ich halt irgendwann nachkommen werde. Ja, und ich erzähle ihm dann halt eben auch immer, was die Freunde auf dem Friedhof gesagt haben. Ich glaube, das werde ich wohl nie vergessen können. Das war eine sehr schlimme Situation für dich, die Beerdigung. Ja, ziemlich. Was war das Schlimmste, was jemand gesagt hat? Das Schlimmste war, dass meine beste Freundin das zu mir gesagt hat. Du Mörderin. Ja. Die beste Freundin, die dich dann auch verlassen hat danach. Ja. Die einzige, wo ich eigentlich dachte, dass ich vielleicht Trost oder Hilfe erwarten kann. Janis, diese Sendung jetzt ist zu Ende. Ja. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Ich weiß nicht, ob du meine Sendung kennst und das Verfahren weißt. Ich habe immer einen Psychologen im Hintergrund dabei. Ja. Heute ist es wieder die Elke, eine Diplompsychologin. Und ich möchte sehr gerne, dass du mit der Elke jetzt noch ausgiebig redest. Ja. Ist das in Ordnung? Okay. Gut. Dann leg bitte auf und die Elke ruft dich gleich in den nächsten Minuten. Ich weiß nicht, ob sie im Moment gleich schon frei ist, aber sie ruft dich auf jeden Fall gleich noch an. Alles klar. Ja? Ja. Auf Wiederhören, Janis. Tschüss. Tschüss. In der Technik war heute Nacht Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live, wieder im Fernsehen mit einer offenen Telefontalkshow. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage ciao und bye-bye, bis morgen.